Was bedeutet das Wort gelitten? Das Wort gelitten drückt alle von Jesus Christus in seinem Leiden ertragenen Qualen aus. Jesus Christus hat sein ganzes Leben lang gelitten, von der Krippe weg. Aber das eigentliche Leiden im engeren Sinn bezieht sich immer auf den Gründonnerstag, den Karfreitag. Später am Gründonnerstag, am Ölberg, das Todesleiden, Todesangst und dann alles andere, was darauf folgt, die Gefangennahme, der Verrat durch Judas, die verschiedenen Prozesse, die man ihm macht, vor den hohen Priestern, dann später vor Pilatus mit entsprechenden Schlägen, Foltern und so weiter, bis hin zum Kreuzweg, Annagelung ans Kreuz, Kreuzestod